dann bin in Mitte Friedrichshain groß geworden, bin dann, als ich 18 Jahre alt war, nach Bangui gezogen. Da bin ich heute noch, das sind fast 40 Jahre, also nächstes Jahr sind es 40 Jahre. Und die Wohnungsverwaltung GSW war dann damals mein Vermieter und ist dann jetzt von der Deutschen Wohnen aufgekauft worden. Und die Mieten sind innerhalb kürzester Zeit um, weiß ich nicht, also ich habe 139 Euro bezahlt und jetzt zahle ich 534, 400 Euro gestiegen. Es geht nicht, die wollten mich raus haben. Ich werde aus dieser Wohnung nicht ausziehen, weil geht nicht. Erstens finde ich eine kleinere, die preiswerter ist. Und dann habe ich da meinen Bekannten- und Verwandtenkreis und wir wurden von der Fortschrittsgruppe gekauft. Das eigentliche Ziel ist die Verwertung, Verkauf als Eigentumswohnung. Und das ist natürlich auch die Funktion dieser Modernisierungsankündigung, den Mietern Angst und Schrecken zu versetzen, damit sie schon aus dieser Angst heraus die Wohnung verlassen. Bei der Fortschrittsgruppe, die unser Haus gekauft hat, sind Anteilseigner die Zahnärzteversorgungswerk Schleswig-Holstein. Das heißt, die Zahnärzte verdienen dran, wir haben ihren Lebensabend und damit finanziert sie aus unseren Wohnungen getrennt. Das Haus gekauft hat. In meinem Aufstand hier sind wir zwei Altmieter, die geblieben sind, seit der Centro das Haus gekauft hat. Für mich ist das sehr schon etwas bedrohlich. Also macht eine Unsicherheit einfach. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben kann. Eigentlich hatte ich entschieden, in Berlin alt zu werden und hier zu arbeiten. Ich bin Künstlerin, freischaffend. Ich habe kein großes Einkommen. Ich könnte hier, ich kann gar nicht ausziehen. Ich würde hier auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung bekommen. Also es ist unmöglich. Heute war ein Besichtigungstermin von Kaufinteressenten, aber leider wurde er abgesagt. Der Käufer kommt aus London. Also es geht nicht mehr ums Wohnen, es geht um Geldanlage. Die Verkaufspreise sind so hoch und man kennt ja diesen Prozess, dass wenn man das gegenfinanzieren will, man die Mieten hochsetzen muss. Ich lebe seit 25 Jahren hier. Ich habe die ganze Entwicklung miterlebt nach der Wende. Dann hatten wir schon mal einen Kampf, also in der ersten Gentrifizierungswelle hier in Berlin Mitte 2005, 2006 war das abgeschlossen. Das Haus ist komplett modernisiert, also muss man auch mit Fragezeichen versehen, weil natürlich bestimmte, also es wurde auch Schönheit saniert, wie jetzt auch, ist nicht anders. aber es war einfach komplett saniert und 10 sind geblieben. 10 von 88. Wir wussten, Argento ist ein Umwandler, die werden diesen Häuserkomplex umwandeln, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Das ist ihr Firmenkonzept. Argento sagt, wir können alle bleiben. In der Hinsicht macht sich Argento die Hände nicht schmutzig. Das überlassen sie dann den Eigentümern, die die Wohnungen kaufen. Gut, es ist eben so, dass wir wohnen seit 2,5 Jahren auf der Baustelle hier und das ist schon sehr belastend. Wir haben manchmal das Gefühl, die Baustelle agiert so, als ob hier gar niemand wohnen würde. Und wer kann, ist gegangen, würde ich mal sagen. Also wer kann, ist gegangen. Ja, also das hier ist mein Küchenfenster, wo die Balkontür eigentlich hinkommen sollte. Und es ist einfach zu eng. Wir haben hier einen Hinterhof mit 20 Quadratmeter geschlossen mit 24 Balkone. Also Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn da jemand spricht auf dem Balkon, hört man überall, man versteht jedes Wort, es nimmt Licht, es nimmt den Ausblick, es nimmt Sonne weg. Die Balkone werden natürlich auch genutzt zum Rauchen. Hier im Eck ist das wie ein Kamin. Das zieht dann auch, wenn ich das Fenster auf habe, und ich habe im Sommer immer das Fenster auf. Argento modernisiert quasi die leerstehenden Wohnungen. Diese Wohnungen werden komplett entkernt. Wohnungen werden so Wohnungen gemacht, wie man sie überall findet. Wir machen hier die Erfahrung, dass einfach nur wenige wirklich selber in den eigen gekauften Wohnungen wohnen. Viele sind nur sporadisch da. Wir beobachten hier Häuser, die sind zum großen Teil dunkel. Naja, aber wir sind drin. Ja, noch sind wir drin. Ja. Und noch können wir auch bezahlen. Ne? Ja. Im Erdgeschoss ist eine Frau eingezogen, die mir erzählte, dass sie über 2000 Miete bezahlt und meine Wohnung ist auch 60 Quadratmeter. Ich zahle so rund 400 warm. Ja, und das sind 2200 Euro für 62 Quadratmeter möbliert. Ja, immerhin warm. Dass in den letzten 20, 25 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren, eigentlich eine ganz komplette Neoliberalisierung des Wohnungsfeldes sich ereignet hat. Also bestimmte Auflagen wurden zurückgenommen, die Gemeinnützigkeit wurde abgeschafft, es gab diese massiven Privatisierungen. Das heißt also, das ganze Feld wurde eigentlich marktgerecht organisiert. Ein zweiter Aspekt, den es In den aktuellen Diskussionen gibt es, dass nach der Finanzkrise, die einen immobilienwirtschaftlichen Ausgangspunkt hatte, unglaublich viel Geld, was sich an den Börsen oder an anderen Finanzmärkten nicht mehr gut vermehren konnte, in die Immobilienmärkte strömt und das heißt, dass Banken, Fonds, Anlagekapital in die Städte drängt, also so ein Begriff wie Betongold, der sich in den letzten 10, 12 Jahren entwickelt hat, steht für diesen Wechsel. Argumentieren, dass wir niemanden aktiv verdrängen, aber in der Konsequenz führt das dazu, dass eine Stadt wie Berlin eine Stadt wird, in der fast nur noch Reiche wohnen können. Und das sozusagen wird ja auch die städtische Gesellschaft insgesamt dann zerstören. Sie haben geschafft, dass die Mieter nach und nach aller Dienstparteien ausgezogen sind. Sobald jemand die Wohnung verlassen hat, wurde praktisch nicht mehr neu vermietet. Und zwar über 10 Jahre bestimmt. Ja, das ist in 10 Jahren ist es langsam der Format. Die haben es selber gar nicht so gut gekriegt. Nur weil es so 5, 6 Mieter und dann kriegt man den Schritt jetzt, die wohnt ja gar kein in ihrem Haus. Sie haben selbst gesehen vom Tor hier, da steht auch schädlich, das ist eine Baustelle, man kann nicht rein. Wir haben teilweise keine Post erhalten, dann wäre also die. Er hat Dreck in der Wohnung, er hat Ratten in der Wohnung. Wir haben keinen Internetanschluss mehr, wir haben Kabelfernsehen eigentlich in unserem Vertrag und das ist schon lange zerstört und kein Telefon, kein Fernsehen. Wir haben keine Beleuchtung im Haus. Jetzt haben wir das Glück, dass wir Sommer haben. Das Haus steht unter Mindestschutz. Da ist es aber jetzt entkernt worden, dass Grundrisse verändert werden. Sie machen also Grundrisse, neue Wohnungen sozusagen. Es ist wie ein Neubau für das Geld. Dadurch können Sie an Mieten nehmen. Das ist der Mindestschutz nicht unterlegen, auch dem Mietenspiegel nicht unterlegen. Das ist der Hintergrund. Und dafür hat sich so 10 Jahre das Haus verfallen lassen. Der Gleitverladung, das ist eigentlich visierungsfrei, das ist ja kaum noch in Brunheiler. In anderen Wohnungen gab es auch die Gleitverladung für die Brunheiler. Alles zerstört und kaputt gemacht. Parkettgrund, alles ausgerissen. Alles gegen Wohnen, da war auch so ein Parkett drin, ist alles ausgerissen, war auf das Ärmel weggeschmissen. Ich denke, das ist Oktober 1986, seitdem wir hier drin wohnen. Wir haben 4 Kinder großgezogen, die da wohnen, die wohnen bei der 40 Jahre hier drin. Und jetzt im Januar, wo es dann richtig ernst ist, packen wir uns die Pistole auf die Brust gesetzt und sagen, wir müssen jetzt nach dem 14. Tag rausziehen. Wenn wir den 14. Tag nicht ausziehen, dann werden wir vom 14. Tag auf die Straße gesetzt, man hat uns Angst gemacht. Und dann hätten wir keine Wohnung. Also. Thank you. Wir kennen ja diese Studien, die einerseits sagen, dass wirklich 9 von 10 Millionären in Deutschland durch Immobilienbesitz in dieser Einkommens- oder Vermögensklasse gekommen sind. Und auf der anderen Seite reproduziert sich ja die Ungleichheit beständig, wenn Immobilien ungleich verteilt sind. Also die einen geben immer höhere Preise auf und aus, um Grundstücke zu kaufen und kassieren dann steigende Mieten von den anderen. Das heißt also, das Vermögen der, die sowieso schon viel besitzen und sich diese Preise leisten können, wird ständig gesteigert, während das Vermögen und auch das Einkommen derer, die wenig haben, ständig gemindert wird. Und insofern haben wir hier so eine Art Perpetuum mobile der Produktion von sozialen Ungleichheiten. sind wir hier in der ehemaligen Charité Papageienplatte. Das ist ein Haus, 5 Häuser sind das am Stück, so ein Wohnblock. Mit 106 Wohnungen. Und da dann aber 85 Wohnungen leer standen. Es wurde nie ein Hehl daraus gemacht, dass die einzigen, die hier stören, sind die Mieter, die hier im Weg stehen. So, und das ist auch der Grund, und dass wir jetzt am Ende noch 9 Mietparteien sind hier mit ein bisschen mehr als ein Dutzend Mieter. Und ich wohne jetzt hier seit 2005. Dann müsste man einmal riechen hier, das ist also einfach ein Raum. Unser Garten ist nämlich ein wunderbares mittlerweile Biotop und Habitat. Also das fängt beim Maler an, das geht dann über den Fuchs und dann kommt natürlich der Waschbär und dann sind natürlich nachts die Fledermäuse da und die Vögel brüten da. Ja. Landeseigene Charité-Papageienplatte wurde 2006 von Thilo Sarrazin, damaliger Finanzsenator vom Land Berlin, für 2.020.000, also richtig gehört, unter 400 Euro den Quadratmeter, bei 5.100 Quadratmeter Wohnfläche, wurde das also unter 400 Euro den Quadratmeter damals verkauft an einen damaligen Arzt der Charité. Und der hat das jetzt 2018 für 20 Millionen weiterverkauft, richtig gehört, für 2 Millionen gekauft, für 20 Millionen weiterverkauft. Und die neue Eigentümergesellschaft, Arcadia Estate, und der Eigentümervertreter, Herr Dr. Bichotter, hatte erst vor, angeblich eine umfangreiche Modernisierung zu machen. Es ging dann immer wieder so rein in der Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Und das mündete dann später in einer sogenannten Verwertungskündigung, was bedeutete, die 5 Neubauten hier sollen komplett im Erdboden gleichgemacht werden, abgerissen werden und dafür laut Bauantrag 91 Luxusapartment und 46 Tiefgaragenstellplätze gebaut werden. Hier haben wir es ja mit einem ganz besonderen Bau zu tun, der aus der ostmodernen Zeit stammt und sowieso eigentlich sehr hochgeschossig ist, wie man sieht. Also er ist überdurchschnittlich hoch, höher als die Berliner Traufhöhe. Und dafür hat der ostmoderne Städtebau eben auch Grünflächen gelassen. Das ist der Ausgleich für die Höhe gewesen. Das heißt, der ostmoderne Städtebau ist sehr dicht schon und man muss sehr genau hingucken, wo man dann nachverdichtet. Und letztendlich der Investor möchte hier abgreifen und mehr und dichter bauen. Damit nimmt er die Grünfläche weg. Das kommt dann als ökologische Komponente noch dazu. Also er versiegelt mehr Fläche und er wird sicherlich nicht diese Mieten darstellen können langfristig, die jetzt hier noch im Bestand möglich sind. Das heißt, hier wäre einfach angesagt, es wieder sofort zu vermieten, weil die ganzen Wohnungen sind intakt. Wir haben sie besichtigt. Man kann sofort wieder einziehen. Der Leerstand ist ein Skandal. Wir haben nur 80 Wohnungen Leerstand. Hier die Wohnung ist offen, dann können wir mal reingehen hier. Wir sehen natürlich alle super geschnitten, die Wohnungen. Geradezu das Badezimmer, das ist alles schon einmal komplett saniert worden. Hier ist eine begehbare Küche hier mit einer Küchenzeile. Diese Wohnungen werden hier im Händeringen sofort zu vermieten. 2007, 2008 wurde hier eine komplette energetische Sanierung gemacht. In den gesamten Gebäudeblock 350 neue Fenster und dann diese fetten Styroporpakete, das heißt, glaube ich, Wärmeschutzverbundsystem, auf die komplette Fassade gemacht. 2009 ist dann oben nochmal einmal komplett eine Photovoltaik. Also wir sind ein Niedrigenergiehaus, wir sind angeschlossen an das Kraftwerk der Charité mit Fernwärme. Wenn man die Wohnung hier vermieten würde, kann man die hier zwischen vielleicht für 800 Euro vermieten. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man hier für viel Geld eingekauft hat. Dann möchte man gleich abreißen und dann für viel Geld neu bauen. Wir haben natürlich schon lange leidensfähig hier. Das heißt, wir haben eine sehr aktive Hausverwaltung, die also dafür sorgt, dass eben manche Sachen nicht mehr funktionieren. Es gibt dann auch Drohverfolgung, Briefkästen wurden aufgebrochen, Post wurde entwendet, Schlösser wurden ausgetauscht und so weiter. Dann gab es mal eine Drohung auf einem Mieterfahrzeug, da stand dann drauf, ausziehen oder brennen. Und 6-8 Wochen später, Mitte September, am helllichten Tage, freitagsmittags, 13 Uhr, brannten dann gegenüber vom Haus, vor der BND-Sicherheitszentrale, das Auto des Mieters und weil es eben so starker Wind war an dem Tag, es waren glaube ich 36 Grad Außentemperatur, brannte dann gleich das Auto daneben noch mit ab und das weitere Auto daneben auch noch. Also der Brandstifter ist ja gesehen worden von einem aufmerksamen Nachbarn. Ja. Im Laufe der letzten 15 Jahre waren es sicherlich insgesamt mehrere hundert Gerichtsprozesse, die da geführt wurden. Wie du recht schon gesagt hast, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ne? Für jeden Monat, den es länger dauert, zahlt die Heftung 1.000 Euro Strafe jeden Monat. Also für jeden Monat, den es länger dauert, 1.000 Euro. Und sollte der Umzug gar nicht möglich sein, müssen die uns 150.000 Euro zahlen. Das ist aber unser Problem. Wir haben aber keine Grüße aus der Wohnung raus, haben keine neue Wohnung, kannst du 150.000 Euro, aber keine Wohnung. Ich bin Moni und das ist der Thomas. Wir wohnen hier mit unseren vier Jungs seit 11 Jahren in Köln-Severinsviertel. Wir wohnen hier über 2 Etagen, haben einen schönen Garten und es ist tatsächlich sozialer Wohnungsbau. Ja, und das hat hier auch 30 Jahre gut funktioniert. Jetzt läuft die Sozialwohnung aus. Ende des Jahres. Hintergrund ist einfach das im sozialen Wohnungsbau, das ist ja vorrangig ein Förderprogramm, dass es da diese wirklich problematische zeitliche Befristung gibt. Also immer nur für einen bestimmten Zeitraum die Belegungsbindung, die Mietpreisbindung gelten und dann, also das lässt sich auch schwer übersetzen, in andere Sprachen, dann laufen die Bindungen aus. Also das ist also schon dieser Begriff, der kann einen wirklich kirre machen und zeigt, wie pervers dieses System eigentlich ist. Und also für den Bund, da sind in den letzten 10 Jahren ungefähr 10 Milliarden Euro ausgegeben worden für die soziale Wohnraumförderung und im gleichen Zeitraum ist die Gesamtzahl der Bindungen um 1 Million zurückgegangen. Das heißt, wir haben ganz viel Geld ausgegeben, um am Ende doch weniger Bindungen für die soziale Wohnversorgung zu haben. Unser Haus wurde verkauft und wurde ein Teil der Mieterschaft gekündigt, weil unsere Vermieter eingedacht werden. Der Plan ist von der Gesellschaft bzw. dem Eingesellschafter, dass der aus einer Wohnung, also aus unserer Wohnung und aus 4 anderen Wohnungen oben drüber eine Wohnung draus macht, auf ca. 400 Quadratmeter, 350. Und dann müssen dann 15 Leute ausziehen. Ne? Also wir sind beide in der Krankenpflege, der Thomas hat einen ambulanten Pflegedienst und ich habe in der Uniklinik auch schon seit Jahrzehnten auf der Intensivstation. Ja, ich habe ein Fahrrad fahren, ne? Also ich bin in 20 Minuten bei der Arbeit. Ich habe es 10 Minuten ungefähr mit dem Auto. Und die ersten 2 Kündigungen sind abgelehnt worden vom Gericht, weil sie nicht schlüssig waren und die 3. Kündigung ist quasi am Laufen. Das ist Ende des Jahres. Ja. vielleicht dann schon heißen könnte. Jetzt ist aber Ende Gelände. Ja, jetzt klingt immer so doof, aber so am kleinen Mann einfach so dann ausgelassen wird, ne, das Problem. Dann verlangt wird, dass sie halt eine Stunde mal zur Arbeit fahren oder so. Oder nachmittags wieder zurück. Wohnen ja in der vierten Etage. Wir haben Angst davor, dass, wir als Mieter unsere Wohnung verlieren, wenn der Erste da ist, wenn die Sozialbindung ausläuft. Und wir wissen alle nicht, womit wir da rechnen müssen. Instrumente zur Verdrängung von Mieterinnen etabliert, also, weil es der einfachste Weg ist, als Mieter aus ihren Wohnungen zu verdrängen, indem eine Eigenbedarfskündigung des dann neuen Eigentümers in der umgewandelten Wohnung erfolgen kann und die rechtlichen Möglichkeiten, die mietrechtlichen Möglichkeiten, das zu einzuschränken, sind sehr begrenzt. Also das Fördersystem in Deutschland ist eigentlich eine Subventionierung privater wirtschaftlicher Interessen mit einer sozialen Zwischennutzung. Städten besteht darin, wohin die Sozialwohnungen gebaut wurden. Zum Beispiel Paris. Die meisten Sozialbauten befinden sich in Paris nicht im Stadtzentrum, sondern an den Rändern, in den Vororten, in den Banlieues. London ist das genaue Gegenteil davon. Aufgrund der politischen Dominanz der Labour-Partei und ihrer Unterstützer beim Bau städtischer Sozialwohnungen entstand während des größten Teils des 20. Jahrhunderts eine riesige Zahl an öffentlichen Wohnungen und Sozialbauten. Die meisten davon im inneren Kern Londons. Was Sie hier sehen, ist ein klassischer Block Londoner Sozialwohnungen. Das ist ein fünfstöckiges Gebäude mit einem Laubengang. Es gibt sehr viele solcher Siedlungen in ganz London. Mietverträge bei privaten Vermietern sind sehr unsicher in London. Die meisten Verträge laufen nur über 6 oder 12 Monate. Dann kann der Vermieter jederzeit problemlos eine Kündigung aussprechen. Aber Mieter in kommunalen Wohnungen sind von sowas überhaupt nicht betroffen. Hat man einen Mietvertrag in einer kommunalen Wohnung, dann kann man sein ganzes Leben lang hier wohnen. Und so empfinden die Mieter die Wohnungen auch als etwas Eigenes. Diese Siedlungen sind hauptsächlich Orte der Arbeiterklasse, aber auch Orte mit einer unglaublichen ethnischen Vielfalt. Das sind die ethnisch vielfältigsten Orte der Stadt. Ich lebe seit meiner Jugend hier. Alles war wirklich sehr schwierig, bevor wir hierher gezogen. Diese Wohnungen sind jetzt mein Zuhause. Ja, das wird abgerissen werden. Oh ja, alle 7 Blöcke sollen abgerissen werden. Oh ja, das ist alles Teil der Erneuerung. Oh ja, die sind alle zum Abriss bestimmt. In 1980, ein Jahr nachdem Margaret Thatcher an die Macht kam, lebten in London noch 40% der Menschen in kommunalen Wohnungen und es herrschte kein Wohnungsmangel. Die neu gebauten Wohnungen sind jetzt zu 75% frei verkäuflich, wo vorher zu 100% kommunale, öffentliche Sozialwohnungen standen. Von diesem Standpunkt aus gesehen hat sich hier alles zum Schlechteren entwickelt. Meine Familie und ich wohnten hier in der Haygate-Siedlung über 30 Jahre. Meine Eltern blieben hier bis zum Abriss 2007. Die Haygate-Siedlung war wie viele andere Siedlungen in London. Es war eine ganz normale Kommunalsiedlung. Also ja, es gab ein gewisses asoziales Verhalten, ja, es gab einige Verbrechen. Aber es war nicht schlimmer oder besser als irgendwo anders. Hier lebten ganz normale Menschen, auch meine eigene Familie. Leute, die zur Arbeit gingen, zur Schule, zur Universität. Mein Vater war ein Bauarbeiter. Wir hatten Leute, die in Schulen arbeiteten, wir hatten Leute, die Taxis fuhren. Wir hatten all die Leute, die dafür sorgen, dass London funktioniert. Work. 1999 beschloss der Bezirksrat, die Siedlung abzureißen. Es folgte eine lange Zeit. Fast ein ganzes Jahrzehnt großer Ungewissheit und großer Sorgen für alle, die in der Siedlung lebten. Es gab über 1200 Familien in der Siedlung. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil uns von der örtlichen Behörde, vom Bezirk unterschiedliche Sachen erzählt wurden. Als damals beschlossen wurde, hieß es, alle würden Wohnungen hier bekommen. Jeder würde eine neue Wohnung bekommen, neue Wohnungen für Haygate. Aber nach 4 Jahren änderten sie den Plan und sagten, nun, ihr werdet eine neue Wohnung bekommen, aber sie wird woanders sein. Aber dann, nach weiteren 4 Jahren, sagten sie, es tut uns leid, wir haben eure Wohnung nicht gebaut. Wir wollen, dass ihr auszieht. Und dann könnt ihr die neuen Wohnungen später bekommen. Also zogen alle aus und niemand bekam eine neue Wohnung. Seitdem, also seit über 12 Jahren, haben nur 40 von über 1200 Haushalten hier eine neue Wohnung bezogen. Wenn man hier heutzutage eine Wohnung mieten, dann bezahlt man für eine Einbettwohnung 2700 Pfund pro Monat. Und eine Dreibettwohnung kostet 3000 Pfund monatlich. Oh, Als Ergebnis haben wir eine schreckliche Transformation. Die neuen Wohnungen werden jetzt am freien Markt angeboten, zum Kauf oder zur Miete. Und ein normaler Unabhängiger kann sich dieses Viertel nicht mehr leisten. Und überall passiert dasselbe. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen in den letzten 30 Jahren, die darauf abzielten, den sozialen Wohnungsbau kaputt zu machen. So auch das von Thatcher eingeführte Recht auf den Kauf der eigenen Sozialwohnung. 2 Millionen Sozialwohnungen gingen deshalb verloren. Es ist mir ein großes Vergnügen, Ihnen diese kleine Anerkennung auszuhändigen. Der soziale Wohnungsbau wird als Phänomen der Nachkriegszeit als altmodisch abgetan. Er scheint zu einer Ära zu gehören, die wir weit hinter uns gelassen haben. So sieht es jedenfalls unser politisches Establishment. Es wurden mehr als 100 Siedlungen mit Sozialwohnungen in London abgerissen, überall in der Stadt. Da fragt man sich doch, warum man wirklich erschwinglichen Wohnraum abschafft, wenn die Wohnungskrise so akut ist. Aber die Sozialsiedlungen liegen in den besten Lagen Londons und die gestiegenen Grundstückswerte dort sind einfach zu verlockend. Mit dem Abriss begonnen. Nun, gerade haben sie dieses kleine Gebäude hier abgerissen. Es ist der Beginn der Entvölkerung der Siedlung. So viele Jahre lang haben sie diese Häuser nicht repariert oder saniert. Es ist ein schöner Ort zum Leben, mit schönen angelegten Wegen. Die Siedlung wurde von einer berühmten Architektin namens Rosemary Stonestead entworfen, einer mehrfach ausgezeichneten Architektin. Mit dem Bau der Siedlung entstanden sehr solide Gebäude. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich habe gesehen, wie sich die Szene verändert hat. Wie die Region aufgewertet war. Man hat eine gute Aussicht, einen Park, eine gute Verkehrsanbindung, eine gute Gegend. Deshalb will die Stadtverwaltung uns alle ausquartieren. Aber Abi, Sie sollten die Siedlung renovieren, damit sie für alle nutzbar ist. Aber ich denke, Sie wollen nur das Land, Sie wollen das Geld. Und ja, Sie versuchen im Grunde genommen, die Leute von hier zu verteilen. Es geht nur darum, dass reiche Bauunternehmer ihre Finger im Spiel haben. Es ist ein Landraub. Und das nur, weil es eine gute Gegend ist. Sie wollen es uns wegnehmen und sie wollen hier nur noch wohlhabende Leute. Das sind hier die preiswertesten Wohnungen in der Gegend. Darum der Nachlass. Der Bezirk kann nicht mit preiswerte Wohnungen, in die junge Leute, junge Familien einziehen können. Die machen die Menschen schlicht obdachlos. Und sie sagen, wir bringen euch in einem der Häuser unter, das wir auf dem Grundstück bauen. Dort könnt ihr bleiben. Und wenn die Siedlung fertig ist, könnt ihr die neuen Wohnungen ziehen. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Eine absolute Lüge. Hier habe ich eine wunderbare Gemeinschaft. Freunde, kreative Künstler, Musiker, Filmemacher. Und jetzt passiert genau das, was überall auf der Welt passiert. It's like all over the world, the art. Die Künstler machen die Gegend interessant. Sie sind diejenigen, die alles vorantreiben. Und dann kommen die Leute mit Geld und machen alles kaputt. Denn dann ziehen all die interessanten Leute weg. Ich sage nicht, dass die Reichen nicht interessant sind, aber all die Künstler gehen. Und dann wird es nur noch langweilig, furchtbar langweilig. Unternehmen in Luxemburg, das auf maximale Rendite ausgelegt ist und sich natürlich nicht orientiert, jetzt an den Interessen der künftigen Bewohner und Bewohnerinnen dieses Geländes. Seit 2014 hat sich der Grundstückspreis fast verdreifacht und am Ende jetzt dafür gesorgt, dass jetzt durch eine möglichst dichte Bebauung eben möglichst hohe Renditen auch erwirtschaften muss, um diesen Kaufpreis zu rechtfertigen. Vielen Etagenmiete einzunehmen, oder ich kann es dadurch kompensieren, indem ich die Miete steigere oder einen Altmieter aus ihren Wohnungen verdrängen. Enttäuschen, weil 95% der Menschen, die hier eingezogen sind, sind absolut in Ordnung. So, wir sind gerade eigentlich von der Tür stehen. Kirchen wird zwar reingesetzt, aber ich bin nicht schon. So, wenn das funktioniert, ich habe jetzt einmal einen Fall. Wenn das bitte mal eine Fraktion mit der Hand kriegen, das wäre gut. Wir kriegen immer ganz wunderbares Brot geliefert von verschiedenen Biobäckereien. Das ist natürlich häufig so mit scharfer Kruste und so. Und schon die so lange obdachlos sind, lange auf der Straße leben, haben kein Geld für das Nötigste. Und für Zahnprophylaxe schon mal einmal nicht. Deswegen bin ich dankbar, wenn die Gutschere hier dieses butterreiche Mandelbrot bringen. Und dann schneiden wir das ein und stellen das dann für die jemals obdachlose Menschen benennen. Kriege ich alles bezahlt, das gibt nämlich positive Karma-Punkte. Habe ich mir sagen lassen. Also, je nachdem, welcher Weltanschauung man folgt. Naja, also, das Bezirksamt von Berlin-Mitte, in Person vertreten von dem Bezirksbürgermeister und dem Baustadtrat, haben also an die langjährigen Mieter geschrieben. Und einer der Nachbarn kam gestern nach Hause und sagte zu mir, ja, und was hältst du denn von dem Brief jetzt? Dann sag ich, was für ein Brief? Ja, wir haben doch einen Brief gekriegt vom Bürgermeister. Das Haus wird abgerissen und dann müssen wir raus hier und dann so und so und rein und Auszug, Vollzug, Rückzug, Hinzug, wieder zurück und oder wir nehmen 1000 Euro und dann ziehen wir hier aus. Wie sind das 1000 Euro? Naja, also 1000 Euro pro Quadratmeter. Vor dem Hintergrund haben wir gesagt, bevor droht, dass dieses Haus ohne Ersatzwohnraum und wenn, dann nur mit der teuren Eigentumswohnung neu errichtet wird, versuchen wir mit dem Eigentümer eine Vereinbarung zu treffen, dass wenn er schon abreißen und neu bauen darf, dass er dann 30% kostengünstigen Wohnraum errichtet, dass er den verbleibenden Mietenden ein attraktives Angebot macht, dass sie wieder zurückkommen können in dieses Haus. Der kostengünstige Wohnraum, der wäre natürlich befristet. Jetzt haben wir gerade, glaube ich, 10 Jahre, ist das Angebot des Eigentümers. Leider, ist der, 50 Menschen, die ehemals obdachlos sind, wohnen jetzt hier. Mhm. Dazu kommen noch AltmieterInnen, die seit vielen, vielen Jahren hier wohnen. Und diese Menschen kann man nicht auf die Straße setzen. Und diese 30% preisgesicherten Wohnraum, der entstehen soll, dann mit einem Neubau, ersetzt natürlich nicht 120 preisgünstige Wohnungen, die hier zerstört werden. Und deswegen sagen wir ganz klar, nein, kein Abriss. In dem Gesetz steht drin, wenn man 100 Wohnungen abreißt, muss man 100 Wohnungen neu bauen. Und das jetzt als erfolgreichen Kompromiss zu verkaufen, deswegen spreche ich davon, dass das gesetzeswidrig ist. Der Bezirk tritt auf einmal hier als Ausputzer für den Verkäufer auf. Gehen wir mal von 35.000 Euro den Quadratmeter aus. Dann sind wir hier bei den Quadratmetern, die hier im Bauantrag stehen, bei einer Summe von rund 300 Millionen Euro. Das sind 300 Millionen Rubel, die Leute loszuwerden. Dafür, dass Anfang sagte, er will mit der Wohnung eigentlich, es ist eine Anlage und sonst nichts. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich würde helfen. Also es wäre ja dann praktisch noch ein Jahr, aber wie man sich das ansieht, kann man sich kaum vorstellen, dass innerhalb eines Jahres die Wohnung oder unsere Wohnung bezugsfertig sein soll. Alle können auch so sozusagen fachlich ab sozusagen. Und jetzt kommt die Begründung, dass die Sanierungskosten zu hoch sind. Ja, das war praktisch auch Anfrage der Grünen bei der letzten BVV-Anfrage zu dem Thema, kam dann schriftlich die Äußerung, dass die Modernisierungskosten sich dann doch sehr nach oben bewegen werden und sie das nicht als Eigentümer mehr einbekämen. Und deswegen die Idee besteht, dass man da Eigentumswohnung macht. Ja, also ich habe wirklich einen Knoten im Bauch und versuche auch nicht unbedingt hier vorbeizukommen, weil all die Dinge, ja, die man erlebt hat, die kommen natürlich dann wieder hoch und daran denkt man, das ist ein Gefühl der Ohnmacht, das ist ein Gefühl, alle ganz in der, unter Kontrolle zu haben, der Hilflosigkeit. Ja, der Mietvertrag in der Umsetzwohnung beläuft sich eben, der ist befristet, nur bis zum Dezember längstens. Den aber kann ich erfahren, konkret. Ich bin 65 Jahre alt und noch nie in meinem Leben war ich an so einem Punkt, dass ich mir Sorgen machen musste, dass ich nicht morgen weiß, wo ich wohnen werde. Und dieses Gefühl beschleicht mich immer wieder. Erzählen wir ungefragt, dass sie jetzt wegziehen müssen. Nach 30 Jahren in Mitte muss man da wirklich vor die Tore der Stadt ziehen. Das erleben viele Leute wirklich als eine Explosionserfahrung, die ganz tief geht. Das ist auch eine Kränkung. Also ich gehöre hier nicht mehr dazu, das ist jetzt hier nur noch für die Schönen und Reichen. Und dann muss man sich eben mit 60 in einem komplett neuen Umfeld nochmal neu erfinden. Das Haus hier gekauft und sich dann als Entmietungsmaschinerie entpuppt. Die mögen gar keine Mieter. Die haben nie vor, das Haus zu verwalten. Die haben uns mit einer wilden Renovierung überzogen. Den Dreck durften wir noch erdulden und ernähren und die offenen Türen die ganze Zeit, weil die haben sehr Reinigung raus müssen. Ja, ganz wilde Renovierung. Und dann machen sie auch einmal die Mieter nicht mehr. Die Spekulanten Hausverwalter, die wollen mich in ein Altenheim stecken, dass ich vielleicht in einem Vierbettzimmer lande. Dann kann ich ja, was soll ich damit machen? Soll ich das alles wegschmeißen? Mein Lebenswerk jetzt, die Musikinstrumente auch noch? Verstehen kann, wie gesagt, die Schwiegermutter ist jetzt 75 Jahre. Sie leben im Reichtum, haben Millionen Umsätze. Und jetzt soll die in meine Wohnung drei Treppen ohne Fahrstuhl ziehen. War die erste Instanz und die Richter hat das auch geglaubt. Und von da ist es dann nach Mitte gegangen, in der Lindenstraße, ne? Ja. Und da habe ich dann auch mit Bauch und Tropfen verloren. Ne? Naja, zum Beispiel mein Klosterkopfschmerz, der hat sich dermaßen verschlechtert. Dann so in die Innereien, das ist unruhig, schlecht schlafen, schlecht essen, trinken. Kann nicht mehr so nach vorne gucken, ich sehe auch nicht, warum ich nach vorne gucken soll, weil der immer doch im Hinterstück steht. Das ist ja alles nur so eine Ablenkung. Aber die Nächte, wo man alleine ist, holt uns ja doch immer nach, ne, über alles. Ich würde jetzt sagen, vielleicht übertrieben, Dankeschön, ich möchte schon dabei sein, jetzt diese Gruppe oder das Bündnis für Zwangsräumung unternimmt. Ja. Das ist für mich auch Neuland. So, auf der Ebene ist mir nicht gut gemacht worden. Ja, das halten Sie. Jetzt war das so ein bisschen blickbar, alles in der Das ist hier heute unsere 15. Mahnwache von insgesamt geplanten 22. Genau, und dann sind wir rein und haben eben auch gewütet und das haben wir Das habe ich nicht gesehen, das ist mein Problem. Also ich gehe davon aus, dass das die Menschen waren, die hier auch diese Zettel verteilt haben, weil irgendwo muss eine Zettel auch nicht. Also ich meine, die steht hier nirgends vom Hausflur. Offensichtlich sind Leute hier auf dem Rückzug oder auf Veranlassung des Eigentums Personen eingeflogen, die teilweise Türen eingeschlagen, eingetreten haben und auch Badezimmereinrichtungen, also konkret Waschbecken, teilweise auch so scheint es privates Eigentum, also konkret Tische, die in der Wohnung sich gefunden haben. Darüber hinaus gibt es in einigen Aufgängen momentan kein Strom und kein Warmwasser. Es sind auch mehrere Stromzähler ausgebaut worden. Ich habe jetzt auch keinen Strom und habe inzwischen über die Konvente im Kühlschrank und mein Anwalt ist da schon dabei, eine einstweilige rechtliche Verfügung zu erwirken. Das hat hier dieses Munitionsräumungskommando, diese Firma, die heute Morgen illegal versucht hat, hier kalte Räumungen durchzuführen. Die haben alle schwere Eisenmänner bei sich und Eisenschlangen. Da wurden ja auch rund um ein paar Leute engagiert, die also Waschbecken abgeschlagen haben, die Abflüsse abgeschlagen haben, weil nur ein schützenswerter Wohnraum ist eben nur, wenn das auch intakt ist. Ne? Wenn dann natürlich alles kaputt ist und jeden Tag Unwetter machen vom Deutschen Wetterdienst, jeden Tag Starkregen und dann da die Fenster auszubauen. Also ich meine, wie irrsinnig ist das eigentlich? Und wenn ich dann der Polizei sage, hier geschehen Dinge, die müssen sofort aufhören damit, dann sagt die Polizei, da haben sie nichts mit zu tun. Gemeldet damit? Wenn ja, dann möchte ich das Beste. Und wer sind Sie überhaupt? Haben Sie sich ausgewiesen oder haben Sie eine Vollmacht? Dann was haben Sie? Ja, wer sind Sie? Mein Umsatz, wenn das da vorne könnte ich gerne. Achso, er ist ja hier Mieter. Das habe ich ihn gefragt. Er sagt, er gibt mir keine Auskunft, weil ich habe ja hier nur das ist eine bildfremde Person, der muss sich keinen Ausweis von der Zeit also der hat ihn nicht einladen. Ich habe einen Namen so einen Ausweis gehabt. Habe ich jedenfalls den Kollegen bezahlt. Und mit dieser Person erkenne ich nicht. Dietmar, Theodor, ja? Ja. Danke, Herr. Sehen Sie, er gibt mir ja noch nicht so eine Antwort. Hier ist das Schloss gewechselt worden, ich kann da gar nicht aufschließen. Ich habe einen Haustürschlüssel und kann hier gar nicht rein. Doch, wie soll das jetzt funktionieren? Eigentlich da. Ja, nee, die Seil so lange hier, aber schließen gehen dann jederzeit die Tür auf. Wenn die Seil ja an jedem sind, dann kriegen Sie den Haustürschlüssel. Ich muss jetzt hier betteln, wenn ich in das Haus will. Mein Eindruck ist, dass der Eigentümer ein Interesse daran hat, das Haus relativ schnell freizuziehen, um es einer anderen Verwertung zuzuführen. Willkommen zu dieser Woche, wo der Oma zu einer Rocky-Bohr, der Schmied, der Alkohol, der Nino, die Alkohol. Das hier ist ein Trauermarsch. Hier der Anwohnerinneninitiative Danziger Straße und Einwohnerverein, St. Georg, und zwar aus Solidarität zu den kleinen Gewerbetreibenden. Wir werden einfach wie Schachfiguren aus ihren langjährigen Wohnungen und Geschäften rausgestellt und gesagt, so rufen, jetzt seht einfach mal. Dabei werden Existenzen vernichtet. Es ist einfach menschenunwürdig, dass sie nicht in der Lage sind, so viel wie so ein Standing haben, sich mit den Mieterinnen und Mietern und mit den Gewerbetreibenden hier auseinanderzusetzen. Wir sind ein Mensch, wir müssen antworten, wieso hat uns gekündigt? Ja, dann wurde sie antworten. Aber die, leider antwortet nicht einfach. Ohne Grund, ohne Grund. Einfach. Ja, ich meine. Ja. Ja. Montagmittag, ich bitte bei mir das Telefon. Guten Tag, Kommissar Blablabla vom Steinland, Wache Steinland. Er hat eine E-Mail bekommen von einer Mitarbeiterin, von meiner Vermieterin, Annette Gehlke, wo drin steht, die Frau Gehlke fühlt sich durch mich belästigt und terrorisiert. Ja. Wir als Anwohnerinnen und Anwohner sind einerseits extrem empört, dass es möglich ist, dass man diese Läden einfach so rausschmeißen kann, und andererseits sind wir einfach zutiefst betroffen, weil es die Infrastruktur unseres Stadtteils betrifft. Und genau diese kleinen Läden sind hier auch für lebenswert gemacht haben und es immer weniger wird. Schmerzlich mussten auch wir in diesem Jahr erfahren, was es heißt, wenn Profit vor Allgemeinwohl steht. Gentrifizierung und Mietervertreibung hat nun auch mich erwischt. Ein Stück dessen, was unseren Kiez ausmacht, wird zerstört. Wenn das so weitergeht, na dann gute Nacht, St. Georg. Inzwischen ist es so, dass wir hier am Stadtteil mit die höchsten Angebotsmieten in der Stadt haben. Die Wohnpreise sind hier extrem hoch. Wir wissen alle, dass das mal anders war, dass St. Georg mal ein Stadtteil war, in dem man auch mit wenig Geld leben konnte. Wir fordern also die Stadt auf, endlich eine ernsthafte soziale Wohnungs- und Bodenpolitik zu betreiben. Menschenrecht, wohnen müssen wir alle auch unter besten Bedingungen. Von daher darf man Wohnen auch nicht alleine dem Markt überlassen. Ja, es hat in Wien traditionell einen besonderen Schwerpunkt gegeben im geförderten Wohnbau. Wir haben in Wien 220.000 Gemeindewohnungen, die also im direkten Eigentum der Stadt sind, und 200.000 von der Stadt Wien geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen, wo die Stadt einen sehr hohen finanziellen Beitrag geleistet hat. Das heißt, 62% der Wiener Bevölkerung leben in einer geförderten Wohnung. Mir war immer wichtig, dass der kommunale Wohnungsbestand, also jene Wohnungen, die im Eigentum der Stadt Wien sind, nicht privatisiert, nicht verkauft werden. Das hat es in anderen Städten in Europa leider gegeben. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bereuen das heute alle ganz bitter, weil das jede Lenkungsmöglichkeit verhindert hat. Und zum anderen haben wir auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen auf Dauer immer im geförderten Bereich verbleiben. Sie werden in Wien nirgendwo auf eine Ghettoisierung stoßen. Sie werden nirgendwo Viertel finden, wo nur Arme Menschen wohnen, weil das gibt es bei uns nicht. Und von daher war es mir immer wichtig, dass die Einkommensgrenzen auch für den Zugang zum geförderten Wohnbau immer möglichst hoch angesetzt sind. 75% aller Wienerinnen und Wiener haben Zugang zu sozialem Wohnbau. Das heißt, aufgrund ihrer Einkommensgrenze, und das ist 2/3 der gesamten Bevölkerung, steht es frei, in eine soziale, geförderte Wohnung einzuziehen. Ja, ich war früher 15. Bezirk. Ich habe jeden Tag gesucht, wir haben so viele gefunden. Es war manches in Ablöse, habe ich diese Wohnung im 3. Bezirk, und es ist gute Lage, und habe sofort bekommen. Das ist unsere Wohnzimmer. Das waren 80 Quadratmeter, die zahlen 690 Euro. Das ist unsere Küche. Ich habe eh zu Hause Waschmaschine, aber dann gibt es 4 Wohnungen für Waschküche. Diese Wohnung, wie lange ich leben will, das kann ich nicht mehr behalten. Ja, aber ich muss leben. Wenn ich nicht lebe, meine Kinder kann auch weitergeben. Das ist echt hier gemacht. Total ist das einfach günstiger Leben, das in der Gemeinde. Ja, das ist unser Schlafzimmer, ja, das ist Kinderzimmer. Hier gibt es einen Abstellraum. Kindergarten neben, und Karate ist auch neben, Gymnasium, wenn der Gymnasium geht, auch etwas neben. Und Praterwiese, Donau kann er Radfahren, es ist wirklich super hier. Da bin ich sehr zufrieden hier, ja, ja, sehr zufrieden. Morgen ist ruhig, das ist nach hinten zweite. Ja. Deswegen ist es sehr ruhig hier. Aber auch ein privater Investor ist gebunden an die Bauordnung und müsste auch, wenn er bei einer Umwidmung ein Grundstück für den Wohnbau vorsieht, 2/3 der Wohnungen gefördert errichten. Das Bundesheer hat in einem offenen Verfahren das Grundstück an einen Meistbietenden verkauft. Das war ein oberösterreichisches Immobilienentwicklungsunternehmen. Von Seiten der Politik kam aber die Forderung, dass 2/3 der hier errichteten Wohnungen als geförderte Wohnungen zu errichten sind. Ungefähr 900 Wohnungen, davon sind 600 Wohnungen gefördert gebaut worden. Geförderte Wohnungen sind Grund auch einem Mietpreisdeckel unterworfen und von daher sichergestellt, dass zumindest dieser Anteil, diese zwei Drittel, auch leistbar für die Bevölkerung weiter zur Verfügung bleiben. Also die Deckelungen belaufen sich im Schnitt derzeit bei 4,97 Euro netto, das heißt ohne Betriebskosten und ohne Mehrwertsteuer. Diese Wohnung, wie lange ich leben will, das kann ich von niemandem behaupten.